Lüge. Macht. Der Ehre. Bauch der Leere. Präludium. Hamburg hallt wieder von kolonialen Taten. Koloniale Echos unüberhörbar, doch überhört. Organisiertes Vergessen, Verstummen, verheerendes Übertönen gegen aufbegehrendes Erinnern. Amtliches Verlautbaren, verklärend, verdrängend, verehrend.